Mann, die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Also es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katja Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Es ist mal wieder Lockdown in Düsseldorf und dem Rest der Republik, aber Gott sei Dank nicht so ein ganz harter wie noch im Frühjahr. Zumindest ist es möglich, noch ohne irgendwelche Verrenkungen einkaufen zu gehen. Am allermeisten hat mich natürlich gefreut, dass unsere Fortuna auch weiterhin spielen kann und am Wochenende gegen Heidenheim gewonnen hat. Für mich gibt es in der zweiten Liga genau zwei Gegner, die am allerundankbarsten zu spielen sind. Das sind Sandhausen und Heidenheim. Gott sei Dank ist die Saison noch jung und so kann man sich noch mit 3 Punkten gleich um 4 Plätze verbessern. Mal sehen, ob die Fortunen morgen gegen Nürnberg nachlegen können. Also ehrlich gesagt, wenn sie dort verlieren, dann macht mich das dann auch nicht mehr so ganz fertig. Denn die Parole direkter Wiederaufstieg, die verfängt bei mir nicht mehr so ganz. Hauptsache, die Mannschaft kann sich stabilisieren und kämpft nicht gegen den Abstieg in die dritte Liga. Ehrlich gesagt, finde ich es toll, wie man seinerzeit beim VfB Stuttgart nach dem Abstieg in die zweite Liga reagiert hat. Mit viel Vertrauen zu jungen, unbekannten Spielern und mit denen schaffte man den Aufstieg und mischt jetzt fleißig die erste Liga auf. Beim VfB hat Thomas Hitzesberger als neuer Sportvorstand und das schafft der andere neue Sportvorstand auch. Klaus Allos bei unserer Fortuna. Und bis es wieder mit der ersten Liga klappt, überbrückt ihr die Zeit am besten, indem ihr freitags nach 21 Uhr bei uns reinschaltet. Denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Radio London. Whoopee. Thank you. Digo. Martha, ich würde ab sofort niemals mehr in Südamerika Urlaub machen. Jetzt garantiert nicht mehr. Warum regst du dich so auf, Herbert? Na, seit gestern Abend der Film lief, in dem mit Katzen jongliert wurde. Das war doch nur ein Spielfilm mit Steve Martin, Herbert. Ach. Und det dort Meerschweine gegrillt werden, det sind auch Spielfilme mit St. Martin. Steve Martin, Herbert. Und gestern hab ich in der Zeitung gelesen, die haben dort Flughunde, Martha. In Südamerika gibt es keine Flughunde, allenfalls in Südafrika. Denn eben da, Martha, stell dir det mal vor, die schieben da womöglich mit Gewalt arme Tiere auf so'n Katapult und schießen in Pudel bis nach Timbuktu. Flughunde haben mit normalen Hunden doch nichts gemein, Herbert. Ach, ach, du unterstützt den auch noch mit deiner toleranten Meinung? Ah? Na, da kann der Waldi ja nochmal in den Trudeln kommen ach? Oder der Hasso in der Baumkrone landen. Herbert, aber Flughund ist doch nur die Bezeichnung für eine Fledermaus, so wie Seehund oder Seekuh. Oder glaubst du, du kannst dir mit einem Feuersalamander eine Zigarette anzünden? Martha, du wirst nicht so anstrengend. Am besten kaufen wir morgen bei Zoo Beisel eine Brillenschlange, die dir richtig aus der Zeitung vorlesen kann. Das ist doch eine Giftnatter, Martha. Das stimmt sogar, Herbert. Eine Natter, aber ein schönes Tier. Und es ist sogar mal ein Lied darüber geschrieben worden. Natalie. Wie, was? Natalie. Natalie. Tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Jackie, 大山です。 Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Und Herbert, schreibst du wieder an deinem neuen Buch? Jo. Es ist bestimmt sehr spannend, Herbert. Martha, wusstest du, dass 7 Hornissen ein Pferd töten können? 7 Hornissen? Warum so umständlich, Herbert? Dafür braucht man doch gar keine 7 Hornissen. Du stellst dich einfach vor das Pferd und bei deinem Mundgeruch kippt es gleich tot um. Wie, was? Aber sag mal, Herbert, wieso schreibst du über Pferde und Hornissen? Wolltest du nicht etwas über deine Krankheiten schreiben? Oder warum sammelst du schon seit Monaten die Apothekenumschau? Genau, das Buch soll heißen Herbert. Ein Kerl wie ein Pferd. Untertitel, was mein Herz nicht alles verarbeiten musste. Dein Herz? Wohl eher die Leber. Also ich an deiner Stelle würde das Buch nennen Der dicke Mann und das Bier von Ernst Hemmungslos. Wie, was? Oder schreib doch Herbert die Leber, ist die Dickmann. Du, schreib mir doch. Ach, Herbert. Thank you.